Hallo in Cape Town. Hallo in Cape Town. Ja, wir sind jetzt wirklich angekommen. Haben schon unsere Wohnung bezogen. Haben schon Schläfchen gemacht. Mussten wir auch. Der Heizlüfter läuft. Das ist sehr schön, dass er hier ist. Ist schön an deinen Füßen, ne? Ja, das ist wirklich wunderbar, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Wir haben festgestellt, die Wohnung, wo wir jetzt sind, ist wirklich sehr schön. Groß. Wir haben alles, was wir brauchen. Das Wohnzimmer, wir haben einen Wintergarten, Küche, Bad sowieso, Schlafzimmer, Flur. Naja, so eine richtige Wohnung halt. So, mit allem drin, was man braucht. So, die hiesige Bauart ist halt dann doch deutlich anders als der europäische Standard. Die Fenster sind einfach Verglasung. Und ja, Sichtschutz nicht, weil sie sind ja aus Glas. Und auch vorgewarnt, dass es im Wintergarten reinregnet. Und wenn, dann sollten wir dann dort bitte da mal Handtücher hinlegen. Machen wir natürlich. Ein bisschen wischen, ja. Und dann heute Abend noch den Verstärker hochstellen. Wieder auf den Boden gestellt. Ja. Ja, das Wetter ist, naja, so ein bisschen diesig, ein bisschen regnerisch. Aber ist für den ersten Tag nicht schlimm, weil wir sind eh ziemlich im Eimer. Und haben deshalb auch keinen Zugzwang, jetzt dringend nochmal sofort raus zu müssen, sondern haben uns dazu entschieden, nach unserem sehr herzlichen Empfang von David, der uns am Flughafen abgeholt hat und dann in die Wohnung gebracht hat und dann uns auch noch eine kurze Einführung in das Viertel gegeben hat, wichtigen Informationen, in welchem Supermarkt man kauft, wo der ATM ist und ja, so der Quick-Einsteiger-Guide, will ich mal sagen. Ja, war doch sehr nett und eigentlich auch ausführlich. Ja, fand ich super. Ein guter Start, den wir morgen losziehen können. Frisch ausgeruht. Ja. Frühstückslokalitäten alle besprochen. Ja, die wichtigen Sachen sind auch hier Essen und Trinken und ein paar Tipps gekriegt zum Frühstücken und auch für Restaurants und welchen Fisch man essen sollte, was ich auch sehr wichtig finde. Und beschlossen, jetzt heute Abend erstmal so ein bisschen ruhig anzugehen. Haben uns ein Omelette gemacht, ganz klassisch. Flasche Wein geholt und werden heute Abend dann ein bisschen chillen und morgen dann frisch in den Tag ziehen. Angedacht ist eventuell die neue Citybus-Linie auszutesten. David selbst sagt, er ist noch gar nicht damit gefahren, aber es soll wohl eine sichere Möglichkeit sein, in Kapstadt zu erkunden und günstig. Und man kommt halt auch ein Stück weit. Also klingt auf alle Fälle ganz spannend. Ja, und auf jeden Fall machen. Ja, abgeraten wurde uns jetzt auch schon von mehreren Personen, Taxi zu fahren und in der Dunkelheit noch unterwegs zu sein. Gut, das können wir jetzt erstmal vermeiden. Ja. Dass es durchziehen lässt, werden wir sehen. Ja, mit dem Taxi glaube ich schon. Also Bussystem ist meiner Information nach relativ weit ausgebaut. Mhm. Kommt da relativ gut überall hin, wo man will. Alles, was weiter außerhalb liegt, würden wir sowieso nicht mit dem Taxi fahren, denke ich. Ja. Ja, und wenn man, also wir sind hier ja sehr zentral, also Parallelstraße zur Long Street, dass man da auch nicht unbedingt nach Hause fahren muss, sich vermeiden lässt. Nee, also ich denke, wenn wir Ausflüge machen, dann starten wir die morgens, sodass wir dann so gegen Abend wieder da sind und wenn wir doch mal was Längeres vorhaben, können wir von unserer Homebase aus hier auch dann auch losziehen und dann auch mal einen Tag irgendwo übernachten oder so. Ja. Ich habe mir auch gedacht, dass es vielleicht Sinn macht. Wenn du dich mal wieder aufwärmen musst. Ja. Ja, der Anflug war eigentlich ganz schön. Also auch da die Städtchen, die wir vorher gesehen haben, waren ja sehr, sehr sonnig. So. Nicht, als wir dann abgedreht sind nach Kapstadt. Ja, sind wir wirklich in Diesel hineingeflogen. Und dann auch eine spektakuläre Landung durch die Wolkendecke, die ja schon sehr tief hing. Ja, die Wolkendecke hörte auf und die Landebahn fing an. Ja. Ich meinte noch in der Wolkendecke, das ist, finde ich, jetzt aber schon sehr mutig, so diesen Entschluss da durchzustoßen, und eigentlich landen wir kurz nach der Wolkendecke direkt. Und auch das Flugzeug etwas nach rechts und links geschoben hat. Ein bisschen. Das aber nochmal eine nette Karussellfahrt war. Ja. Ich glaube, an dem Punkt war mir eh alles egal. Weil total übermüdet und bett wollend, Heuschnupfen habend und meinen Sitznachbarn extrem auf den Geist gehend. Der war, glaube ich, auch froh, als er von mir wegkam. Nein, ich habe mich nicht registriert. Ich war so müde, dass ich immer wieder eingenickt bin. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, als wir von Johannesburg aus gestartet sind, und fand ich das heftig. Weil wir sind von Johannesburg aus gestartet. Der Umstieg hat eigentlich relativ reibungslos geklappt. Relativ, also wenn man unseren Zustand bedenkt. Krass fand ich die Passkontrollen, die also wirklich dann auch so sind, dass man an einer bestimmten Haltelinie dann auch die Brille abnehmen muss. Und es gibt einen Mitarbeiter, der dann nur für die Videoerfassung zuständig ist. Ja, das ist schon ein bisschen anders als in Europa, aber gut. Ja, wobei man erklären muss, dass, glaube ich, die Organisation des Flughafens einfach anders ist als in Frankfurt. Oder in Frankfurt. Also fängt damit an, dass du ja dein Gepäck erstmal in Empfang nehmen musst und dann wieder dich praktisch durch ein Rätsch-Check-In schieben darfst. Mhm. Also das Positive ist, dass der Erst-Check-In und der Re-Check-In räumlich von der Glasfläche getrennt sind. Das heißt, du kommst da relativ schnell durch. Ja. Das haben wir erwartet, vielleicht nur 20 Minuten oder so. Wenn überhaupt. Wenn wir durch die Schlange durch waren. Und dann dein Gepäck halt in Empfang nimmst und dann dich wieder eben eincheckst. Mhm. Und dann auch erst wirklich in den richtigen Flughafen kommst. Genau. Also die Ausmaße des Johannesburger Flughafen fangen ja dann erst eigentlich richtig an, dir bewusst zu werden. Mhm. So fing das eigentlich dann schon ganz gut. Wenn man das System verstanden hat. Ja, es ist ein bisschen umständlicher als in Europa. Wenn man nach dem Aussteigen das Gepäck abholen, neu einchecken, dann muss man selbst durch die Passkontrolle, dann muss man sein Boarding Gate finden und dann erneut durch die Security. Ja. Ich glaube, dieses Umsteigen, erneut Security Check, gibt es in Frankfurt nicht, aber ich bin unsicher, wenn ich ehrlich bin. Nee, gibt es nicht, weil du ja praktisch auf nicht-europäischem Gebiet bleibst. Man bleibt ja in dem Transitbereich sozusagen, genau. Und muss dann nicht erneut durch diesen Check. Und den gibt es ja nicht. Also waren ja auch dann vor der Tür und haben eine geraucht. Und also ja, aber dann mussten wir ja erneut durch den Security. Ja, genau. Also im Prinzip finde ich das eigentlich so besser, ja? Weil du einfach freier bist. Mhm. So. Auf der anderen Seite hat es halt die nervige Eigenschaft, dass nach dem Flug, der sehr lange dauert, du ständig eigentlich an irgendwelchen Checkpoints dich anstellst und vorzeigst und jeder durch halt so ein Gate musst. Ja. Und man muss bei jedem Gate, das man durchgeht, und das sind wirklich viele, muss man nicht nur sein Boarding-Ticket zeigen, sondern auch immer den Ausweis. Der wurde zwar vorher schon 10-mal überprüft, aber man muss ihn immer noch mal vorzeigen. hätte ja plötzlich die Gestalt wandeln können oder so. Ja, ja, gut. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Aber falls es jemand mal vorhat, ist es vielleicht gar nicht so unpraktisch, den Brustbeutel mitzutragen. Ja, also zumindest nicht dann wieder ganz zu unterst im Rucksack zu verstauen und dann 2 Minuten später wieder rauszuholen. Macht ja auch keiner. Nee, macht man nicht. Ja, dann den zweiten Flug, wie gesagt, war für mich ein bisschen nervig und für meinen Nachbar, glaube ich, noch viel mehr, weil ich bin dann auch immer wieder mal eingenickt in meinem Heuschnupfenanfall und Klimaanlagen Aufwirbelungsfu. Entweder ich habe ihn mit meinem Bein getreten oder meine Hand ist ruckartig auf seinen Schoß oder mein Kopf ist an seine Schulter. Ist mir auch alles passiert. Warum soll es diesem Mann besser gehen als mir? Ja, du hast davon wenig mitbekommen, du hast geschlafen. Sag das nicht, das habe ich total registriert. Aber gut, war jetzt, bis auf dass wir 20 Minuten später abgeflogen sind, nochmal unzuordnenbares Gepäck dabei war. Das kann ja mal passieren, dass man ein paar Koffer mehr einpackt. Es ist ja noch aufgefallen. Fand ich aber ganz charmant, dass wir standen ja schon auf der Rollfeldposition, warteten eigentlich nur noch auf die Freigabe und wurden dann wieder zurückgezogen zum Hangar. Was mir in dem Moment dann auch irgendwie egal war, weil so angenehm im Vergleich der erste Flug war, der war sehr lang. Ja. Trotzdem kann ich die Flugzeit, die wir gewählt haben, also abends um 8, eigentlich nur empfehlen. So. Ich fand das besser, als wenn wir tagsüber fliegen, weil es ist halt ein Flugzeug und die meisten, die, wo man sieht, dass sie schon öfter fliegen, machen sich dann schon bequem, geben sich dann noch eine Diskussion mit der Stewardess, ob sie jetzt wirklich angeschnallt sitzen müssen während der Stadtarzt oder ob sie nicht einfach liegen bleiben können. So. Da gibt es irgendwie was zu essen, was zu trinken und dann geht es Licht aus und schwupps ist auch das ganze Flugzeugabteil am Pennen. So, da hatten wir das Glück, dass es nicht so ausgebucht war. Das war eigentlich jeder, auch wenn es eine kleine Sitzreihe war, aber jeder eigentlich eine Sitzreihe für uns erwarten, der wir uns dann ausbreiten konnten. Im Quadrat. Na ja, gut, du hast recht. Immerhin hatten wir dann das Glück, dass jeder von uns 2 Sitze zur Verfügung hat, statt geplant einem. Das ist schon mal ein erheblicher Komfortgewinn. Also weil, wenn man 16 Stunden im Flieger sitzt und hat irgendwie 16 Stunden dann die Füße nach unten, ist einfach unangenehm. Und was man so jetzt audiomäßig vielleicht nicht so rüberbringen kann, ich reise ja mit so einem knapp 2 Meter Hühnen. Hühnen. Ja, Hühne. Genau. Ja. Ja, sowas wie so ein alter Wikinger. Wenn der sich in den Flugzeugsitz setzt und dann stoßen vorne die Knie an. So ist das. Deshalb waren wir ziemlich froh. Wir können aber für die Zukunft noch lernen, unsere direkten Sitznachbarn in der Reihe daneben und in der übernächsten Reihe, die fliegen offensichtlich öfters. Und ich mutmaße ja, dass unser direkter Sitznachbar quasi kurz vor Abflug eingecheckt hat und hat dann geguckt, okay, ganz hinten ist noch kein Platz besetzt, dann nehme ich da den mittleren Sitz. Ja. Den hat er genommen, dann hat er sich von dem mittleren Sitz aus nach rechts und links abgelegt. Sehr schlau. Ja. Sehr schlau. Der war auch dann in Johannesburg relativ ausgeschlafen. Ja. Und redselig. Ja, weil der hat ja... Der hat ja nach dem Abflug noch nicht mal das Dinner mitgemacht, sondern noch bevor, also direkt mit Lift-Off, lag er flach mit Deckchen und Kissen und hat geschlafen. Ja, wie gesagt, auch nur, weil er während des Starts noch nicht schlafen durfte. Ja. Ja, war aber schlau. Und er hat dann das Dinner verschlafen Und irgendwann nachts war ich dann auch wach, hat er mal so ein bisschen in seinen Laptop geguckt, dann hat das Frühstück wieder verschlafen und kurz vor Landung ist er dann aufgewacht und dann kam es, weißt du das, dann hast du trinken gebracht und Frühstück und alles gut. Ich war, Mann, der ist echt schlau. Ja. Also der macht das mit Sicherheit öfters. Ja, der hat das auch erzählt, also gesagt, der war ja dann ausgeschlafen und redselig, als wir total im Arsch waren. Da konnte ich ihm nicht wirklich viel antworten auf seine Fragen. Mhm. Aber war ja irgendwie Skandinavier, der auch in Südafrika lebt, ja, in der Familie und halt irgendwie was weiter stellt. Er nicht halt jedenfalls beruflich im Ausland ist. Und ich habe irgendwie mitgekriegt, er lebt in London und fliegt halt so oft wie möglich nach Südafrika. Nee, er arbeitet da gerade. Ach so. Hm. Er kam daher. Hm. Er lebt hier. Ach so. Und arbeitet aber, wie gesagt, zu Hause in Skandinavien und halt in London und am sonstigen Rest der Welt. Aber findet es dann halt schön, immer wieder nach Hause zu kommen, zu seiner Familie. Also kann man davon ausgehen, dass er irgendwie einen Auftrag hat von was auch immer irgendwo, jedes Wochenende nach Hause kommt. Ja. Insofern ganz urig, ja. Ja, ich war ein bisschen schockiert, als wir dann von Johannesburg aus abhoben Richtung Kapstadt. Also erstmal Johannesburg so unter sich zu sehen, ist ja so für einen kleingeistigen Europäer. Ist es ja erstmal ein Schock. Die Stadt hat riesige Ausmaße. Allein das Ausmaß, ne? Dich ja. Erstmal. So allein die Fläche ist schockierend. Wenn man sich überlegt, die Dimensionen sind halt einfach sehr viel anders in Afrika. Aber wenn man sich überlegt, in Frankfurt hebt man ab. Und dann ruckzuck ist man im Grünen sozusagen und dann sieht man nichts mehr von der Stadt. Und von Johannesburg aus flogen wir eine ganze Weile über Stadtgebiet. Stadtgebiet und Stadtgebiet. Und im Anschluss daran über Ackerflächen. Lange. Riesige Ackerflächen. Ich dachte mir schon so, Mann, also diese ganzen Afrika-Reportagen, die haben uns verarscht. Eigentlich ist Afrika total zersiedelt. Wahrscheinlich fotografieren die Löwen immer so, dass da nicht gerade ein Strommast dahinter ist oder so. Das ganze Land ist Ackerbau. Gut, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich wollte damit nur so ein bisschen andeuten, dass das für mich so eine Art Kulturschock war, diese riesige, erstens besiedelte Fläche und dann auch bearbeitete Fläche zu sehen. Und so mit Lohberg und Stadtarchitektur, da überhaupt der Stadt, hast du dich vorher auch noch nie beschäftigt, ne? Nein, also gar nicht. Du wusstest auch nicht, was auf dich zukommt. Nein. An Stadt. Nein, ja. Ich bin da völlig, völlig unbeleckt. Unbeleckt angekommen und habe erstmal so meinen Kulturschock gekriegt. Ist fair, wenn man null informiert irgendwo hinfliegt, kriegt man halt auch mal einen Kulturschock. Aber ich wollte das an dieser Stelle mal bemerkt wissen. Ja. Der Flug dann Richtung Kapstadt hat mich dann doch wieder etwas beruhigt. Weil es kam dann tatsächlich auch irgendwann mal ein Ende der Ackerbaufläche. Mit einfach nur Land? Mit einfach nur Land, nichts. Mit nichts. Oder zumindest mit wenig menschlichen Spuren und mit Bergen dazwischen. Ja, dann fing das Gebirge an. Mhm. Auch so kleine Vorläufer waren erst und dann doch massiv bis letztendlich zur Ohrküste hin. Ja. Und jetzt sind wir hier. Den Tafelberg haben wir noch nicht gesehen. Wettertechnisch ist das nicht möglich. Was ich beobachtet habe, um auf Flug zu kommen und den Ackerbau, was wir irgendwie noch rausfinden müssen, ist, dass wir schon auch quadratische Felder haben. Mhm. Das ist eher die Ausnahme. Meistens nochmal irgendwie drin eine andere Form von Feld. Mhm. Was es von oben sehr hübsch anzusehen macht. Aber auch ganz charakteristisch runde Felder haben. Ja, immer mal wieder mittendrin. Also entweder als Einzeln- oder als Vierergruppe angelegt oder in einem Feld drin. Ein kleiner, ja, runder Kreis. Oder ein großer runder Kreis. Oder riesige runde Kreise. Also die noch teilweise halbiert oder geviertelt sind. Mhm. Das, ja. Also eine Ackerbaukunst, die ich nicht zuordnen kann. Ich weiß, was die da tun. Du meinst, das sind irgendwelche Wasser, also könnten Wasserreservate sein, weil immer die Nähe zum Fluss halt erst auffällig war. Wobei das den Flug über sich eigentlich nicht bestätigt hat. Nein, ja, nein, das war so eine Arbeitstheorie, hat sich aber leider nicht bestätigt. Weil überhaupt der Ackerbau ist dann im Land eher in Flussnähe. Insofern auch diese runden Felder. Mhm. Ja, würde mich ja interessieren, ob wir vielleicht noch was darüber rausfinden können. Auf alle Fälle war das optisch von oben sehr interessant. Ja. Ja. Gut. Ja. Was sind denn deine Pläne? Meine Pläne sind erstmal auszuschlafen. Nochmal. Das war jetzt ja schon sehr gut. Haben wir uns ein kleines Abendbrot besorgt gehabt. In Form eines riesigen Omelettes. Das war schon mal sehr gut. Und jetzt noch so ein bisschen erholsamer Schlaf hintenher wäre gar nicht mehr verkehrt. Und morgen früh erstmal einfach losziehen. Also seit Long Street ist Parallelstraße. Ich glaube, da haben wir genug zu sehen und Bustickets organisieren und Handykarte. Ja. Die ja auch auf etwas Skepsis von David gestoßen sind, ob das so einfach geht, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Also ich denke, wir laufen einfach in so einen Telefonladen hinein oder in so einen Supermarkt, holen uns eine Prepaid-Karte, schieben die ins Handy und gut ist. So, vielleicht muss man sie noch aktivieren. Ja. Das Fenster zumachen. Das irritiert mich. Ich mach mal hier die Tür zu. Danke. Du meinst, dass es hilft? Wie gesagt, meine Vorstellung ist, dass wir uns eine Prepaid-Karte holen, die ins Handy schieben, eventuell noch irgendwie online aktivieren müssen und dann aber Telefon und Datennetz haben. David sprach seine Skepsis aus, weil man da ja eine Residency für brauchen würde, um eine Telefonkarte zu kriegen. Keine Ahnung, also ich probier es einfach, weil wir werden sehen, wir marschieren morgen mal in so ein Handyladen, das wir jetzt hier ja auch geben. Und dann gucken wir mal. Ja. So, das ist der grobe Plan. Morgen erstmal nähere Umgebung auschecken. Ja. Vielleicht mal einen Blick auf den Tafelberg erhaschen. Ja, wenn wir gucken, wie das Wetter ist. Ja. Dann vielleicht auch noch erzählen kann, so wo wir hier wohnen, ist ganz schön, weil gibt so, wie nennt sich das, ein Leuchtturmzimmer, ein Separé, also vom Wohnzimmer aus geht ein Wintergärtlein ab. Ich nannte das Wintergarten, ja. Der dann eigentlich direkten Blick auf den Table Mountain hat. Ja. Wenn die Wolken nicht da wären. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man morgens früh sich seinen ersten Kaffee gekocht hat und dann mit seiner Kaffeetasse da rein marschiert, einen wunderschönen Blick haben kann. Ich denke auch, das kann schon schön sein. Ja. So viel zu meinem Vorhaben. Okay, also sind wir gespannt, was der morgige Tag so bringt und werden den heutigen schnell abschließen. Ja, machen wir. Okay, dann gute Nacht. Gute Nacht.